Wir dürfen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie dürfen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das, was Sie hier aufgebaut haben, sich nicht kaputt machen lassen von ein paar wild gewordenen Glatzköpfen in diesem Land. Man hat mir ganz viele Sachen erzählt von anderen Schülern, deren Verwandte in Deutschland waren. Die haben mir Geschichten erzählt, was es in Deutschland alles für tolle Sachen gibt. Dass man hier kein Wasser trinkt in Deutschland. In Deutschland trinkt niemand Wasser. Die Männer trinken nur Bier und die Frauen trinken Sprudel. Jeder andere regt das Terror, beherrscht die Stadt. und laut so hast du Angst. Jedes ist Trotz in der Nacht. Aufzucht, Anstalt, Plan, Ergebnis, dort behauptete sie. Und so kam, was kommen musste, 1997 im Juni. Viele böse Skelett und die Sonne lacht. Sie haben wieder mal ein Kleinkind umgebracht. 50 Millionen Nazis und ihr Badeerlebnis. Die Presse lügt und es ist Sommer im Sickness. Eine Horde übelster Rassisten ist in Spaßbad einmarschiert. Mit Runen und mit Hakenkreuzen vollkommen tätowiert. Dann haben sie den kleinen Jose verprügelt und ertränkt. Sie sind wie wild auf ihm rumgesprungen und dann haben sie ihn versenkt. Viele böse Skelett und die Sonne lacht. Sie haben wieder mal. Stoppt die Repression. Wöchentlich zieht man in Widerstand, wir friedlich durch eine deutsche Stadt marschieren. Und sowas nennt sie dann den rechten Rand, wenn ihr rote Möbel zeitgleich randaliert. Trotz Terror und Verfolgung gibt es kein Halten, und jede linke Hetze ist uns gleich. Die deutsche Jugend will sich frei entfalten, und ihr Auftrag heißt das deutsche Reich. Sind sie machtlos und deshalb sollen wir nicht sein, noch mit Faschismuskeule und mit Auschwitzhammer. Ja, damit prügeln sie täglich auf uns ein. Ihr Grundgesetz, welches sich ständig ändert, das können sie wenden, das können sie drehen. Doch von Multikultur aus aller Herren Länder ist da nicht weit und breit kein Wort zu sehen. Dann ist keine Hetze, keine Repression gegen die nationale Opposition. Denn unser Kampf wird immer national gegen System und gegen Kapital. Hetze mit der Repression gegen die letzte Opposition. Was glaubt ihr denn? Ihr verdammten Nieten, unser Deutschland könnt ihr nicht verbieten. Niemals verbieten. Stachel im Fleisch vom System. In der Politik darf nur derjenige an die Macht, der auch bereit ist, dafür täglich, stündlich sich selbst sein ganzes Leben einzusetzen. Aber dazu sind sie zu feige. Jeder Mensch hat ein Schicksal. Falsch. Jeder Mensch hat seinen Charakter. Und sein Charakter ist sein Schicksal. Ich verachte sie. es nicht verletzt, wir reden auf morgen die neue. Die Heimat laut, ist von Gott verflucht. Er findet keinen Frieden mehr, so sehr er ihn auch sucht. Kein Segen ruht auf seinem Berg, kein Blühen und Gedeihen. Denn Heimatraum ist mehr als Wort, sie kann kein Gott mehr sein. Was immer nun auch auf Erden besteht, besteht nur Heer und Treue. Wer heute die alte Pflicht verrät, verrät auch morgen die neue. Was immer nun auch auf Erden besteht, besteht durch Ehre und Treue. Wer heute die alte Pflicht verrät, verrät auch morgen die neue. Gibt's auf Erden, uralt schon, noch ewig neu. Und treu seinem Volk zu werden und sich selber ungetreu. Völker sind Gedanken Gottes, Blut ist mehr als Gold. Wir stehen in Nibelungen Treue zu diesem unserem Volk. Jeden Ort, denn sie freies Wort. Ihr versteht es wohl immer noch nicht, oder? In Wirklichkeit gibt es keine Länder mehr. Menschen, die gut sind, schon gar nicht. Die haben alles unter Kontrolle. Ihnen gehört einfach alles, dieser ganze Scheißplanet. Sie können tun und lassen, was sie wollen. Menschen, Lohn und Arbeitssklaven. erneut sein Krüppel des Konsums, die niemals fragen. US-Imperialismus, der die Welt erschafft, diktiert. Für Öl und Dollar ständig neue Kriege inszeniert. Oh! Nein. Du. Wer ich? Meinst du mich? Genau. Hör zu, komm her. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen, nicht? Ich bin der V-Mann, der Mann, der alles kann. Steck am Land, ein Mann, mir ein Kreuzer, niemand und ganz aus Vorderhand. Verbreit den Hass und Gewalt, sie alles in den Schmutz. Und Kalinskis Grab ist explodiert. Obwohl man den Frieden auf Tag und Nacht bewacht. Da fragt man sich, wer das wohl macht. Ich weiß schon vorher, wo und was passiert. Ich habe selber alles arrangiert. Bin ausgelandet, Heime brennen. Kann ich sofort die Täter nennen. Ich hab sie selber angeworben und dann jahrelang verdorben. Doch ihre Gruppe war so lang durchsetzt. Ich hab sie selber aufgehetzt. Ich bin der V-Mann, der Mann, der alles kann. Zeckers Land, ein Mann, Stern, Kreuzer, Niemand und ganz aus Vorderhand. Ich bin der V-Mann, der Mann, der alles kann. Zeckers Land, ein Mann, Stern, Kreuzer, Niemand und ganz aus Vorderhand. Nationale Bürger ziehen in den Schmutz. Für den Verfassungsschutz. Lese deine Post oder im Telefon. Auch wenn du mich nicht siehst, ich bin überall dabei. Und alles von dir kommt in die Kanzlei. So läuft das Spiel, das ist nicht neu. Nur meine V-Mann-Führer bin ich treu. Ich bin ein Stifter, Gedankenvergifter, Krimineller, geistiger Verschütter. Bin ein Spalter und Gerüchtestreuer. Wo brennt die sich noch Öl aufs Feuer? Und wenn es dann so richtig brennt, ja dann freut sich der Geheimagent. Ich bin der V-Mann, der Mann, der alles kann. Zeckers Land, ein Mann, Stern, Kreuzer, Niemand und ganz aus Vorderhand. Ich bin der V-Mann, der Mann, der alles kann. Zeckers Land, ein Mann, Stern, Kreuzer, Niemand und ganz aus Vorderhand. Nationale Bürger ziehen in den Schmutz. Für den Verfassungsschutz. Schmutz! sagen hier Feierabend. Ich sage Feierabend. Ich sei ein Vorarbeiter. Ich habe zu sagen, wenn Feierabend auf Tara. Feierabend. Feierabend.